Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 604 an Goethe, Jena, den 11. Juni 1799. Wir sind neulich zwar ganz gut nach Hause gekommen, aber ich machte doch die Erfahrung, dass eine achtstündige Erschütterung im Wagen und gesellschaftliche Unruhe in den Zeitraum von einem Dreivierteltag gedrängt eine zu gewaltsame Veränderung für mich ist, denn ich brauchte 2 Tage, um mich ganz davon zu erholen. Sonst genieße ich seit etlichen Tagen bei diesem schönen Wetter eine so gute, freundliche Stimmung in meinem kleinen Gartensälchen, dass ich sie herzlich gern mit Ihnen teilen möchte. Die Arbeit geht zwar sehr langsam, weil ich den Grund zum Ganzen zu legen habe und beim Anfang alles darauf ankommt, sich nichts zu verderben, aber ich habe gute Hoffnung, dass ich auf dem rechten Wege bin. Wenn ich nicht zu viel Zeit verlöre, so hätte ich wohl eine Versuchung gehabt, das Stück, welches morgen in Weimar gegeben wird, zu sehen. Bei meinem jetzigen Geschäft könnte die Anschauung eines neuen historischen Stücks auf der Bühne, wie es auch sonst beschaffen sein möchte, nützlich auf mich wirken. Die Idee, aus diesem Stoff ein Drama zu machen, gefällt mir nicht übel. Er hat schon den wesentlichen Vorteil bei sich, dass die Handlung in einen tatvollen Moment konzentriert ist und zwischen Furcht und Hoffnung rasch zum Ende eilen muss. Auch sind vortreffliche dramatische Charaktere darin schon von der Geschichte hergegeben. Das Stück mag aber nicht viel besonders sein, da sie mir nichts davon sagten. Mellig hat sich auf morgen Mittag mit seiner Gesellschaft bei uns eingeladen, da wird auch ihrer fleißig gedacht werden. Sehen Sie nur, dass Sie bald auf einen Tag herüberkommen. Leben Sie recht wohl für heute, ich weiß nichts mehr zu schreiben, denn ich habe in diesen Tagen nichts erfahren und nur in meiner Arbeit gelebt. Die Frau grüßt Sie aufs Beste, S.C.H.